Ich darf Ihnen Herrn Dr. Oppel, Ferdinand Oppel, vorstellen. Er ist derzeit beschäftigt am Wiener Stadtarchiv. Seine wissenschaftliche Ausbildung hat er erfahren am Institut für österreichische Geschichtsforschung an der Universität Wien. Und er ist dort zum Mitarbeiterkreis von Professor Appel gestoßen im Zusammenhang mit der kritischen Edition Die Donne Barbarossas. Vor 2 Jahren erschien sein Buch über das Itinerar kaiserfriedlich Barbarossas und von den einschlägigen Aufsätzen Oppels möchte ich den jüngsten nennen, er ist vor ein paar Monaten erst erschienen, Amator Ecclesiarum, Studien zur religiösen Haltung Friedrich Barbarossas in den Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, Band 88. Das ist zugleich die Festschrift für Professor Appel anlässlich der Vollendung seines 70. Lebensjahres, in dem eine Reihe einschlägiger Aufsätze über Friedrich Barbarossa zu finden sind. Oppel hat nicht nur das Itinerar Barbarossas verfasst, sondern er hat es auch übernommen, die alten böhmischen Regesten für Friedrich I. neu zu bearbeiten. Und es ist besonders erfreulich in diesem Zusammenhang, dass der erste Band dieser Regesten, Regesta Imperii, demnächst, also in den nächsten Tagen zur Auslieferung kommen wird. Ein Regestenband, der die Jahre 1152 bis 1158 umfasst und dem hoffentlich in absehbarer Zeit die nächsten folgen werden. Herr Oppel wird uns berichten über die Auswirkungen der Italienpolitik Friedrich Barbarossas auf Deutschland. Ich möchte il professor Hickmann ha presentato il nostro oratore di oggi, il dottor Oppel dell'Archivio di Stato di Vienna. Herzlich für die freundlichen Worte der Einleitung und Vorstellung danken und auch für die Einladung, bei diesem Seminar sprechen zu dürfen. Eine Beschäftigung mit dem im Titel der Ausführungen genannten Thema erfordert zunächst einige grundsätzliche Worte zu dem im Zentrum stehenden Begriff der Italienpolitik. Wir verstehen darunter die Summe aller auf den italienischen Reichsteil, das Regnum Lombardiae, gerichteten Regierungshandlungen Friedrichs I. Der Stau versteht damit im Besonderen in der Tradition seiner ottonischen und salischen Vorgänger auf dem Königsthron, die ihrerseits wieder auf der Wirklichkeit des Karolingischen Reiches fußten. Die Eroberung des Langobardenreiches durch Karl den Großen und die Züge nach Rom zur Kaiserkrönung waren die Wurzeln der mittelalterlichen Italienpolitik. Vor allem ab der Zeit der Ottonen ist dann auch die immense wirtschaftliche Bedeutung Italiens deutlicher zu erkennen. Ein Verzicht auf die dort vorhandenen Kräfte war von vornherein kaum denkbar. Nicht zuletzt ist aber auch zu beachten, dass die Verbindung zwischen Nord und Süd zu einem Element der Verfassung des mittelalterlichen Reiches geworden war. Der deutsche König war durch seine Wahl und Krönung zugleich König von Italien, womit er zur Wahrung der königlichen Gerechtsame im Regnum südlich der Alpen verpflichtet war. Diese wenigen Hinweise auf den Begriff der Italienpolitik, ihre Tradition und einige Beweggründe für sie mögen vorläufig hier genügen. Noch gilt es in kurzen Worten zu erläutern, warum sich von einem speziellen barbarosseischen Italienpolitik sprechen lässt und warum ihr eine besondere Bedeutung zukommt. Schon von einer rein quantitativen Betrachtungsweise ausgehend fällt der hohe Anteil der südlich der Alpen verbrachten Regierungsjahre des Stauffers auf. Dieses mathematische Faktum gewinnt seine eigentliche Bedeutung freilich erst in historischer Betrachtungsweise. Unter Friedrichs Oheim und Vorgänger Konrad III., der als Gegenkönig zur Zeit Lothars III. In enger Verbindung mit Oberitalien gestanden war, gelangte der Plan eines Romzuges nicht zur Ausführung. Friedrich konnte dagegen bereits im dritten Jahr nach seiner Wahl die Kaiserkrone erlangen und eine aktive Italienpolitik einleiten. Sein großes Programm der Rückerlangung der entfremdeten Reichsrechte, seine Regalienpolitik, begann er dann ab dem zweiten Italienzug 1158 bis 1162 zielstrebig in die Tat umzusetzen. Ab 1158 waren es die Angelegenheiten des italienischen Reichsteils, ab 1159-60 dann auch die im Zusammenhang mit dem Schisma zu treffenden Maßnahmen, die den zentralen Platz unter den Aktivitäten des Herrschers einnahmen. Wenn wir uns nun dem eigentlichen Thema, den Auswirkungen der Italienpolitik des Staufers auf Deutschland, zuwenden wollen, so ist es angeraten, sich von vornherein eine gewisse Beschränkung aufzuerlegen. Zu komplex ist diese Fragestellung, um auch nur annähernd vollständig erörtert werden zu können. Wir wollen daher einige unserer Auffassung nach besonders signifikante Bereiche herausgreifen und an ihnen die im Thema enthaltenen Fragen abhandeln. Die Italienzüge des Kaisers waren in der Regel durchaus militärische Unternehmungen. Sie machten somit die Aufstellung eines Heeres nötig. Die Erscheinung der Reichsheerfahrt darf daher zu den unmittelbaren Auswirkungen der Italienpolitik gezählt werden. Die Frage der Verpflichtung zur Teilnahme an diesen Zügen ist ausgesprochen vielschichtig. Eine Verengung der Verpflichtung nur auf den Romzug ist wohl abzulehnen. Als eigentliche Grundlage für die Teilnahme an den Italienfahrten hat deren Beschwörung durch die Fürsten zu gelten. Dies lässt sich an mehreren Dokumenten der Zeit Friedrichs des Ersten recht schön erweisen. So heißt es etwa beim Bericht Ottos von Freising über den Würzburger Hoftag vom Oktober 1152, dass dort wegen der Klagen einiger apulischer Flüchtlinge die Expeditio Italica beschworen worden sei. Die rechtliche Grundlage für diese Verpflichtung lag im Lehnsrecht. Die Aufstellung eines Heeres für eine Fahrt über den Berg hing somit von einer Geltendmachung prinzipiell bestehender Verpflichtungen durch eine Vereidigung der Fürsten ab. Die kriegerische Ausprägung der hochmittelalterlichen Italienzüge war durch das Verhältnis der beiden Reichsteile zueinander und ihre innere Struktur bedingt. Der Kaiser war gezwungen, die Verwirklichung seiner Rechte mit dem erforderlichen Nachdruck durchzusetzen. Für Friedrich musste es spätestens seit den Klagen einiger Lodesaner Bürger über das übermächtige Mailand im März 1153 zu Konstanz klar sein, dass eine ausreichende militärische Absicherung seines Romzuges nicht nur zum Schutz des Papstes und zum Kampf gegen die Normannen, sondern auch bereits im Hinblick auf die Machtkämpfe zwischen den oberitalienischen Kommunen vonnöten sein würde. Als der Staufer im Oktober 1154 zum ersten Mal nach dem Süden zog, war die Zahl der ihn begleitenden Truppen allerdings nicht sehr groß, jedenfalls zu klein, um der Stadt Mailand wirkungsvoll entgegentreten zu können. Friedrich selbst nennt in seinem Brief an Otto von Freising die Zahl von 1800 Rittern, die man mit etwa 6000 Mann, der Tross einbezogen, gleichsetzen kann. Der ablehnenden Haltung der Fürsten entsprach dann auch das Abgehen von dem ursprünglichen Plan eines Feldzuges gegen Sizilien. Im August 1155 verabschiedeten sich bereits zahlreiche Teilnehmer am Romzug an der Adria vom Kaiser. Mit den geringen Resten seines Heeres geriet er dann auf seinem Rückmarsch in den Hinterhalt in der Veroneser Klause. Der Aufenthalt in Deutschland in den Jahren 1155 bis 1158 ermöglichte dem Staufer nach der Beilegung der babenbergisch-welfischen Spannungen eine intensive Zuwendung zu den Verhältnissen in Reichsitalien. Der Antritt des zweiten Italienzugs war zweifelsohne einer der Höhepunkte der Reichsheerfahrt im ganzen 12. Jahrhundert. Umfangreich waren die Vorbereitungen für dieses Unternehmen gewesen. Schon Monate vor dem Aufbruch waren Reinhard von Dassel und Otto von Wittelsbach zur Erkundung der Lage vorausgeschickt worden. So großartig dieser Heereszug auch organisiert und geplant war, so bald zeigten sich die Schwierigkeiten einer länger andauernden Verpflichtung der Fürsten. Unmittelbar nach dem erfolgreichen Abschluss der ersten Belagerung Mailands im August und September 1158 entließ Friedrich einen Großteil seines Heeres, darunter so bedeutende Kontingente wie die des Königs von Böhmen, des Herzogs von Österreich und des Erzbischofs von Mainz. In den folgenden Jahren wurden die Probleme einer raschen Herbeiführung von deutschen Truppen immer wieder akut. Freilich nahmen auch italienische Verbände an den Kämpfen dieser Zeit teil, doch reichten diese von den kaiserlich gesinnten Städten und Adeligen gestellten Kräfte bei weitem nicht aus. In eben diesen Jahren ging Friedrich an den Aufbau einer Reichsverwaltung in Italien. In Ober- und Mittelitalien wurde damals ein Netz von Legaten, Vikaren, Missi, Nunzii, deutschen Amtsgrafen und Podestaten gespannt, die nicht nur die beträchtlichen italienischen Reichseinkünfte einzuziehen und zu verwalten, sondern auch die politischen Verhältnisse in diesem Reichsteil zu kontrollieren hatten. Der Fehlschlag dieses Versuches, gerade in Oberitalien, die Entstehung des Veroneser und dann des Lombardenbundes, sind allgemein bekannt. Die Hintergründe für diesen Misserfolg der staufischen Politik können hier im Einzelnen nicht analysiert werden. In unserem Zusammenhang verdient freilich der Umstand Beachtung, dass es sich bei den hier eingesetzten Amtsträgern vielfach um Deutsche gehandelt hat. Von der obersten Stufe der Reichslegaten, wie Reinhard von Dassel und Christian von Buch, bis hin zu Amtsgrafen und Podestaten wie etwa Arnold Barbavaria von Dorstadt in Piacenza, stets stammten die Vertreter des Reiches in Italien zu einem Gutteil aus Deutschland. Durchaus begreiflich, dass man seitens des Reiches auf möglichst unabhängige, objektive Interessensvertreter in diesem Gebiet Wert legen mochte. Ebenso zu verstehen, dass diese Leute sich mit der bisweilen übergroßen Härte ihrer Maßnahmen den wütenden Hass der Bevölkerung des ihnen anvertrauten Amtssprengels zuziehen mochten. Der heute schon erwähnte Libellus Tristitiae et Doloris Angustiae et Tribulationis Passionum et Tormentorum mit seinen Berichten über das Walten der Reichsverwaltung in der Lombardei während der 60er Jahre ist ein erschütterndes Zeugnis über diese Ereignisse. Die Katastrophe der Malaria-Epidemie im Sommer 1167 vor Rom war nicht nur der schwerste Rückschlag für die Italienpolitik des Kaisers, deren erst im Aufbau begriffenes Gebäude durch den Lombardenbund zum Einsturz kam, sie traf auch die Kampfeskraft der deutschen Truppen ganz entscheidend. Der Tod so zahlreicher Reichsfürsten und Heerführer, allen voran des Kölner Erzbischofs Reinhard, musste sich für künftige Unternehmungen in Italien verheerend auswirken. Tatsächlich stützte sich Friedrich bei seinem fünften Italienzug verstärkt auf Söldnertruppen und vor allem auch auf einheimische italienische Kräfte. Die missglückte Belagerung von Alessandria und die Schlappe von Legnano waren deutliche Hinweise auf militärische Unzulänglichkeiten. Erst der Ausgleich mit den lombardischen Städten im Frieden von Konstanz machte 1184 einen friedlichen Italienzug möglich. Die bedeutendste militärische Unternehmung dieser Jahre, 1184 bis 1186, der Zug gegen Cremona und die Eroberung von Castel Manfredi, heute Castel Leone zwischen Cremona und Crema, im Juni 1186 wurde dann zur Gänze von italienischen Truppen ausgeführt. Diese große Zahl von zudem in der Regel mehrjährigen Italienzügen mit den damit verbundenen Reichsheerfahrten stellte für die deutschen Fürsten eine nicht unerhebliche Belastung dar. Von allen lehnsrechtlichen Verpflichtungen war sie zweifellos am unangenehmsten. Immer wieder hören wir daher auch von Versuchen, sich vom Zug nach Italien, von der Verpflichtung zu diesem Zug, loszukaufen. Offenbar war eine finanzielle Ablösung der Verpflichtung, wie sie uns etwa vom Abt des Reichsklosters Lorsch bezeugt ist, immer noch bei weitem günstiger, als tatsächlich mitzuziehen. Mehrfach haben sich Nachrichten über die Aufwendungen erhalten, die man im Falle eines Italienzuges zu gewärtigen hatte. Die Leistungen wurden dabei vielfach auf abhängige Personen oder Institutionen überwälzt, wie dies etwa Bischof Konrad von Augsburg tat, der das Kloster Steingaden Tempore Expeditionis Italice zur Leistung eines Talentes oder zur Stellung eines Pferdes verpflichtete. Ebenso mussten aber die Reichsfürsten auch selbst tief in die Tasche greifen, um ihren Pflichten nachkommen zu können. Von Erzbischof Arnold von Mainz wissen wir von einer ganzen Reihe von Verpfändungen, die er durchführte, um den kaiserlichen Befehl zum Zug gegen Mailand befolgen zu können. Eigene Aufwendungen des Kaisers sind in den ersten Jahrzehnten seiner Regierung nicht überliefert. Dies änderte sich dann in den 70er Jahren, als die Bereitschaft der Reichsfürsten zur Teilnahme an Italienzügen bereits erkennbar nachließ. Zunächst fand sich Friedrich damals dazu bereit, dem Würzburger Domkapitel für die dem Bischof Reinhard zu Zwecken der Italienfahrt gewährte Summe in eigener Person zu bürgen und diese Bürgschaft auch auf seinen Sohn, König Heinrich, auszudehnen. Darüber hinaus griff Barbarossa damals aber zu einer Maßnahme, die einzigartig in seiner gesamten Regierung dasteht. Er ließ durch Erzbischof Philipp von Köln sämtliche jenseits der Maas gelegenen kaiserlichen Besitzungen, mit Ausnahme der Propstei Maastricht und der Abtei Nivelle, um 1000 Mark an den Bischof Rudolf von Lüttich und dessen Kirche verpfänden, um das nötige Geld ad Italicam Profectionem contra Negritiam et Perfidiam Lombardorum aufzutreiben. So viel zum Thema Reichsheerfahrt. Bei weitem am interessantesten und wohl auch wissenschaftlich von ganz eminenter Bedeutung dürfte freilich für unser Thema eine Untersuchung der Frage sein, inwiefern sich die Beschäftigung mit den spezifisch italienischen Problemen in Deutschland ausgewirkt hat. Dafür ist zunächst eine Antwort auf die Frage nach dem Inhalt der Italienpolitik des Kaisers zu suchen. Wie sahen der Herrscher selbst und seine engsten Vertrauten die vordringlichsten Probleme, die es im italienischen Reichsteil zu lösen galt? In seinem Schreiben an seinen Oheim Otto von Freising gibt Friedrich dem Babenberger auf dessen Bitte einen kurz gefassten Bericht über seine ersten Regierungsjahre. Großes Gewicht legt der Staufer bei seiner Erzählung über den Romzug auf die Betonung der langen Abwesenheit der Kaiser, die zur Unbotmäßigkeit der Lombarden geführt habe. Auf die Auflehnung der dortigen Kräfte habe er empört mit der Zerstörung zahlreicher Festungen geantwortet. Zunächst nennt Barbarossa dabei seine Gegner noch nicht mit Namen. Unmittelbar darauf zählt er aber die bedeutendsten oberitalienischen Kommunen als den Kern dieser Opposition auf. Die eigentlichen Gegner kamen damit aus den Reihen der Städte und damit aus einer Gruppe, die sich zur gleichen Zeit in Deutschland noch wenig bemerkbar machte. Von Interesse ist auch die Aussage Friedrichs, er habe die Festungen nicht von Rittern, sondern von Knechten zerstören lassen. Vielleicht klingt hier nämlich ein Hinweis auf die Standesunterschiede zwischen Adel und Bürgertum mit, wie er uns ja auch bei Otto von Freising begegnet. Die bekannte Schilderung des babenbergischen Historiographen über die Zustände in der Lombardei ist durch das weitgehende Fehlen jeglichen Verständnisses für das Phänomen der voll ausgebildeten Stadt auf Seiten des deutschen Reichsfürsten charakterisiert. Auch für den Freisinger Bischof war das Bürgertum die zentrale Kraft in Italien. Die Kommunen gelten ihm als das maßgebende strukturelle Element im Aufbau dieses Reichsteiles. Sie beherrschen das dortige Leben derart, ut tota illa terra inter civitates ferme divisa, singule ad commandum secum diocesanus compulerint, dies mochte dem deutschen Reichsfürsten besonders unangenehm auffallen, vixque aliquis nobilis vel vir magnus tam magno ambitu inveniri queat, qui civitatis sue non sequatur imperium. Was dem Babenberger auf- und missfällt, ist nicht zuletzt der Umstand, dass die städtische Gesellschaft Italiens es auch Angehörigen der unteren Stände und der Handwerker ermöglichte, die Ritterwürde und andere gehobenere Positionen zu erringen. Aus der Gegenüberstellung dieser beiden höchst kompetenten Stellungnahmen zu den Fragen der Italienpolitik in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts wird deren Hauptinhalt, die Städtepolitik, klar erkennbar. Eine Beschäftigung mit den Empfängern der Diplome Friedrich Barbarossas weist in dieselbe Richtung. Eine Auswertung der Materialien der Wiener Diplomata-Abteilung ergibt an die 400 Urkunden für italienische und rund 550 Urkunden für deutsche Empfänger. Suchen wir daraus die weltlichen Empfänger heraus und teilen diese wieder auf den Adel und die Ministerialen auf der einen und die Städte und die Landgemeinden auf der anderen Seite auf, so ergibt sich folgendes Bild. Während in Italien 60 Adelige 100 städtischen Empfängern gegenüberstehen, lautet das Verhältnis in Deutschland 44 zu 31. Die Zahl der Diplome des Staufers für deutsche Städte beträgt somit nicht einmal ein Drittel derjenigen für die Italiens. Wenden wir uns nun einem gerafften Überblick über die Politik Friedrich Barbarossas gegenüber den Kommunen zu. Von Anfang an hatte der Staufer erkennen müssen, dass eine vollkommene Durchsetzung seiner traditionellen und neu formulierten Rechtsansprüche in Italien gegen den Widerstand der dortigen Städte zu kämpfen hatte. Seit Lothar III. Mithin fast zwei Jahrzehnte lang hatte der Herrscher nicht mehr italienischen Boden betreten. In dieses Vakuum waren die in eben diesem Zeitraum mit großer Vehemenz aufstrebenden kommunalen Kräfte gestoßen und hatten sich auf dem Wege gewohnheitsrechtlicher Aneignung in den Besitz der vom Reich abgeleiteten Rechte, der Regalien, gesetzt. Eine Korrektur dieser Entwicklung und die Wiederherstellung der faktischen Oberhoheit über all diese Finanzquellen musste im zentralen Interesse Friedrichs I. liegen. War das Ergebnis seines ersten Italienzugs in dieser Hinsicht noch recht mager gewesen, so ließ er schon mit der Abänderung seiner Feldzugspläne, die nicht mehr gegen Sizilien, sondern gegen Mailand gerichtet waren, erkennen, dass er bei seinem zweiten Erscheinen in Italien energisch durchgreifen würde. Nach der erfolgreich abgeschlossenen Belagerung von Mailand im Sommer 1158 mussten sich die Mailänder im Kapitulationsvertrag vom 1. September zu einer Reihe von Konzessionen an das Reichsoberhaupt bereitfinden. Neben Bestimmungen über die Leistung des Treueids, die Stellung von Geiseln und die Leistung von Reparationszahlungen sind es vor allem die Punkte über die Regelung grundsätzlicher Fragen im gegenseitigen Verhältnis, die uns hier interessieren. Als wichtige Regelung erscheint zunächst der Befehl zum Wiederaufbau und zur Erhaltung der kaiserlichen Pfalz, des, wenn man so will, Stein gewordenen Symbols der Reichsregierung in einer Stadt. Dann wird in diesem Vertrag zum ersten Mal die Vornahme der Konsulwahl aus der Sicht des Kaisers interpretiert und festgelegt. Nach einer Übergangsphase, während der die gegenwärtigen Konsuln im Amt zu verbleiben hätten, sollten am nächsten 1. Februar die Wahl durch das Volk erfolgen. Danach hätten die Konsuln durch den Herrscher oder seinen Legaten die kaiserliche Bestätigung zu erhalten. Damit sicherte sich der Staufer seinen Einfluss auf das kommunale Führungsgremium schlechthin. Schließlich verlangte Barbarossa von der besiegten Stadt die Rückstellung der Regalien, von denen er Monetam, Telonium, Pedaticum, Portus et Comitatus eigens nannte. Friedrich hatte in diesem Vertrag somit schon die Kernpunkte seiner zwei Monate später in Roncaglia bekanntgegebenen Regalienpolitik klargelegt. Auf diesem Reichstag ließ er nicht nur eine von den italienischen Rechtsgelehrten unter Mitwirkung der Vertreter der Städte formulierte Regaliendefinition schriftlich festhalten, Das Zusammenwirken mit den römisch-rechtlich geschulten Juristen gipfelte in den drei durch Vittore Colorni wiederentdeckten Rechtssätzen über die Gerichtsbarkeit und hoheitliche Zwangsgewalt, das Recht zur Errichtung von Pfalzen und Prätoria durch den Kaiser und die altrömischen Steuern. Die beiden erstgenannten Gesetze waren ihrem Inhalt nach schon in dem vorhin besprochenen Kapitulationsvertrag mit Mailand angeklungen. Im Herbst des Jahres 1158 begann Friedrich zielstrebig, diese nun auch theoretisch formulierten Rechtsansprüche in die Tat umzusetzen. Hatte er noch im Vertrag mit Mailand vorgesehen, die Wahl durch das Volk zuzulassen und deren Gültigkeit erst von seiner Bestätigung abhängig zu machen, so war er um die Jahreswende 1158-59 bestrebt, die Konsuln in den Städten durch zwar einheimische, aber von ihm bestellte und eingesetzte Amtsträger, Podestaten, abzulösen. Der Versuch, diese Maßnahme, die schon in Pavia, Piacenza, Cremona und Lodi mit Erfolg durchgeführt worden war, auch auf Mailand zu übertragen, scheiterte jedoch und führte zu einem Aufruhr in der Stadt, der die Abgesandten des Kaisers, Kanzler Reinhard und Pfalzgraf Otto von Wittelsbach, in große Gefahr brachte. In weiterer Folge entwickelten sich aus diesem Vorfall die mehrjährigen Kämpfe gegen Mailand, die schließlich mit der Zerstörung der lombardischen Metropole endeten. Dieser militärische Erfolg des Staufers ermöglichte die vollständige Verwirklichung des in Roncaglia in seinen Grundzügen festgelegten Programmes. Nun konnte er in einem Kapitulationsvertrag mit der Stadt Piacenza den imperativen Satz aufnehmen: Item placentini recipient potestatem vel potestates, quem vel quos dominus imperator ibidem ordinare voluerit, sive teutonicos, sive lombardos, et jurabum stare ad mandatum ilius vel ilorum et ad mandatum domini imperatoris. Ebenso lautete die Bestimmung in der sogenannten Conventio zwischen Friedrich und den kapitulierenden Mailändern, die uns im Brief des kaiserlichen Notars Burkhardt an Abt Nikolaus von Siegburg überliefert ist. Gegenüber verbündeten Städten begnügte sich der Kaiser mit geringerer Einflussnahme. Dort setzte er die Regelung mit Wahl und anschließender Investitur in Kraft, wie er sie in ähnlicher Weise 1158 ursprünglich auch für Mailand vorgesehen hatte. Die Jahre 1162 bis 1164 dürfen zweifelsohne als der Höhepunkt der Reichsregierung Barbarossas in Italien angesehen werden. Gleichzeitig begann man aber auch schon, die hier vorhandenen Möglichkeiten zu überziehen. Die Ausbeutung von Reichsitalien nahm damals ungeheure Ausmaße an. Herr Professor Fasoli hat dies einmal sehr prägnant formuliert: Tutte le fonti, anche quelle più favorevoli a Federico, sono concordi nel denunciare gli arbitri, le prepotenze, le iniquità dei funzionari imperiali e la loro denuncia trova conferma nei documenti. Der Dispotismo dei Vicari Imperiali, ein Zitat von Hüterbock, führte zu einer Gegenbewegung unter den Städten, wobei diese bezeichnenderweise im östlichen Oberitalien ihren Anfang nahm, in einem Gebiet also, in dem das Reich eben doch nicht über ausreichende Möglichkeiten zu raschen und wirkungsvollen Gegenmaßnahmen verfügte. Gegen die Motio et Quera Venetum Paduanorum Vicentinorum et Veronensium verlieh er den Städten Ferrara, Mantua und Treviso eine Reihe von ganz außerordentlichen Vorrechten, darunter etwa die Libera Facultas Eligendi Consules und die ausdrückliche Anerkennung der städtischen Rechte hinsichtlich des ihr unterstehenden Diözesanbereichs des Contado. Ein Heereszug ins Veroneser Gebiet musste erfolglos abgebrochen werden. Wenige Jahre später brach die ab 1158-62 aufgebaute Reichsverwaltung in der Lombardei im Gefolge der Entstehung des Lombardenbundes zusammen. Als sich die Städte Brescia, Bergamo, Mantua und Cremona im April 1167 zu diesem Bund zusammenschlossen und als symbolischen Akt an den Wiederaufbau von Mailand gingen, stand der Kaiser mit seinem Heer an der Adriaküste bei Rimini und konnte seinen Zug nach dem Süden nicht mehr abbrechen. Die Katastrophe des kaiserlichen Heeres vor Rom neben diesem Jahr brachte den Staufer in eine der schwierigsten Situationen seiner gesamten Regierungszeit. Der Lombardenbund verlegte ihm die üblichen Verbindungswege über den Apennin. Er musste sich durch unwegsame Gebirgstäler mit seiner Gemahlin nach Pavia durchschlagen. Von dieser Stadt musste er dann um die Jahreswende ins Piemont zurückweichen, von wo ihm dann die Flucht, anders lässt sich dieser Rückzug aus Italien wohl kaum bezeichnen, über die Westalpenpässe gelang. Erst 6 Jahre später betrat Friedrich von neuem italienischen Boden. Die Jahre des 5. Italienzuges brachten die Erkenntnis von der Aussichtslosigkeit einer Weiterführung der Kämpfe und damit die entscheidende Wende in der Regierung Barbarossas. 1177, anlässlich des Friedenskongresses zu Venedig, kam es zum Abschluss eines Waffenstillstandes mit dem Lombardenbund. In diesem war die eigentliche Regelung der Verhältnisse zwar noch nicht enthalten, er bildete aber dennoch die Grundlage für den 6 Jahre später nach 10 Verhandlungen abgeschlossenen Frieden von Konstanz. In der Friedensurkunde von Konstanz nahm der Kaiser die Societas Lombardorum wegen der von ihr zu erwartenden treuen Dienste in seine Gnade auf. Die wesentlichen Punkte des Dokuments waren folgende. Der Kaiser verlieh den Städten die Regalien in und außerhalb des unmittelbaren Stadtbereichs, erkannte damit also die Contado-Bildung der lombardischen Kommunen an. Der Umfang der nicht der Stadt verliehenen Regalien sollte durch Viri Bone Opinionis definiert werden, die vom lokalen Bischof und dem Volk der Stadt zu bestimmen waren. Gab der Herrscher somit hinsichtlich der Ausübung der zentralen Hoheitsrechte weitgehend den Forderungen der italienischen Stadtstaaten nach, er behielt sich nur die Möglichkeit einer jährlichen Zinszahlung bei Versäumnis der rechtzeitigen Erhebung des Regalienumfangs vor, so verstand er es andererseits doch, sich die Einflussnahme auf das Konsulat, die Regierungs- und oberste Verwaltungsinstanz in den Städten zu sichern. Prinzipiell hatten alle Konsuln vor Amtsantritt dem Kaiser den Treueid zu leisten. Auch das Recht der Investitur wurde von der Reichsgewalt in der Regel in Anspruch genommen. Es sollte der betroffenen Kommune allerdings keine Kosten verursachen. Bei Streitsachen, die einen Wert von 25 Pfund Imperialen überstiegen, durfte an den Kaiser appelliert werden. Weitere Bestimmungen wie die Anerkennung des Befestigungsrechts für die Städte und die Zusage des Herrschers in der Stadt oder im Bistum keinen unnötig langen Aufenthalt zu nehmen, ergänzen das Bild eines auf weiten Strecken großen politischen Erfolges der Kommunen. Unter dem Eindruck dieser Bestimmungen sind ja auch manche Forscher zu einem abfälligen Urteil über die Italienpolitik des Kaisers gelangt. Allzu sehr wird bei dieser Betrachtungsweise allerdings das 1158 vorgezeichnete Ziel als der nach langen, mühevollen Kämpfen eben nicht erreichte Idealzustand der italienischen Verhältnisse als das Maß der Dinge genommen. Und viel zu wenig bedenkt man, dass Friedrich mit diesem Konstanzer Friedensschluss die Basis für die in seinen letzten Regierungsjahren und dann unter seinem Sohn so erfolgreiche Phase der Reichsverwaltung südlich der Alpen eingeleitet hat. Mit der Pax Constantiensis konnte Barbarossa erstmals die Mitarbeit des größten Teils der lombardischen Städte und damit des bedeutendsten Elementes im Verfassungsgefüge von Reichsitalien für die Zwecke der kaiserlichen Politik gewinnen. Die möglichen Vorteile dieser neuen Regelung klangen ja nicht nur in der recht allgemein gehaltenen Erwähnung künftiger treuer Dienste des Lombardenbundes in der Arenga der Urkunde an, Sie wurden darüber hinaus in eigenen Punkten des Dokuments sehr konkret fixiert. So mussten sich alle Städte des Bundes verpflichten, die kaiserlichen Besitzungen und Rechte auch außerhalb des Einflussbereiches der Liga zu wahren und auch bei ihrer Wiedergewinnung zu helfen, womit sich Barbarossa die beste Unterstützung für seine auf dem letzten Italienzug hinsichtlich der matildischen Güter eingeleitete Rekuperationspolitik verschaffte. Einen Abschluss der Städtepolitik Friedrichs I. in Italien bildete dann die Aussöhnung mit Mailand am 11. Februar 1185. Dabei konnte der Staufer über die Bestimmungen des Konstanzer Friedens hinaus nicht nur die ausdrückliche Unterstützung der mächtigen Mailänder Kommune zur Wiedererwerbung der Terra Quondam Comitisse Mateldis erreichen, für die Verleihung der Regalien wurde auch ein jährlicher Regalienzins in der Höhe von 300 Pfund Imperialen festgesetzt. Schon wenige Tage nach der Ausstellung dieser Urkunde konnte Friedrich dann sehr wirkungsvoll im matildischen Gebiet eingreifen. Es erhebt sich nun die Frage, ob und wie sich der Kern der Italienpolitik Barbarossas, im Wesentlichen also die so vielschichtige Konfrontation mit den dortigen Städten, auch auf Deutschland ausgewirkt hat. Zur Beantwortung dieser Frage haben wir zunächst die nach parallelen Erscheinungen nördlich der Alpen, in unserem Falle somit die nach einer deutschen Städtepolitik Friedrichs I. voranzustellen. Welchen Stellenwert nahmen die deutschen Städte in der Politik des Staufers ein und wie war das Verhältnis des Kaisers zu den damals nördlich der Alpen im Entstehen begriffenen bürgerlichen Gemeinden? Zunächst fällt schon von der Quellenlage her ein ganz entscheidender Unterschied zwischen den italienischen Kommunen und den deutschen Städten zur Zeit Friedrichs I. ins Auge. Sind die bedeutendsten historiografischen Quellen in Reichsitalien städtischen Ursprungs, so fehlen vergleichbare Überlieferungen nördlich der Alpen vollkommen. Hier dominieren die von Geistlichen verfassten, vorwiegend dem klösterlichen Bereich entstammenden erzählenden Quellen. Unsere Kenntnisse über eine Beschäftigung Friedrichs mit deutschen Städten beruhen daher ausschließlich auf den Urkunden des Staufers für städtische Empfänger. Schon vorhin konnten wir freilich feststellen, dass die Zahl der für deutsche Städte ausgestellten Diplome nicht einmal ein Drittel der für die lombardischen Kommunen beträgt. Dazu kommt, dass diese Zahlen überhaupt erst in den späteren Regierungsjahren des Staufers im Ansteigen begriffen sind. So hat Friedrich in seinen ersten 6 Regierungsjahren nur 3-mal für städtische Empfänger in Deutschland geurkundet. Auch in den 60er Jahren blieben die Diplome für Städte eine verschwindende Minderheit unter den urkundlichen Verfügungen des Staufers. Erst die Zeit um 1170 stellt in dieser Hinsicht einen Wendepunkt dar. Von besonderem Interesse ist dabei zunächst die Urkunde für Osnabrück aus dem Jahre 1171. In diesem Diplom wird der prinzipielle Gerichtsstand für die Bürger mit dem Kollegium der Rektoren der Stadt bzw. dem Hofgericht bestimmt und als Grundlage der Rechtsprechung auf das Jus Civitatis verwiesen. Aufschlussreich ist in diesem Fall für uns vor allem die, soweit wir sehen, erste eindeutige Nennung einer von Bürgern getragenen städtischen Regierungsgewalt nördlich der Alpen zur Zeit des ersten Stauferkaisers. Dabei wird überdies ein Ausdruck verwendet, der uns in Italien mehrfach für die mit der Leitung der städtischen Agenten betrauten Personen begegnet ist, nämlich Rektoren. Heinz Stob, der sich mit den Formen und dem Wandel des staufischen Verhaltens zum Städtewesen auseinandergesetzt hat, weist ebenfalls auf die Änderung der Städtepolitik des Kaisers um 1170 hin. Um eben diese Zeit, die Wende der 60er zu den 70er Jahren, gelang es dem Herrscher, infolge des Aussterbens mehrerer großer Adelsgeschlechter bei der Malaria-Katastrophe von 1167, sowie durch geschickte Verhandlungen die Vogtei über mehrere bedeutende Bistümer und damit auch Städte des südwestdeutschen Bereichs in seine Hand zu bekommen. Er versicherte sich damals ganz entscheidender Einflussmöglichkeiten auf Städte wie Augsburg, Chur, Konstanz oder Basel. Nach dem 5. Italienzug, währenddessen der Staufer die bedeutendste Wende seiner Politik vollzog, er schloss damals Frieden bzw. Waffenstillstand mit dem Papst, den Lombarden und dem Königreich Sizilien, begann eine zunehmend intensivere Beschäftigung des Kaisers mit den Städten im deutschen Reichsteil. Die beiden rheinischen Bischofsstädte Speyer und Worms erhielten etwa in den Jahren 1182 und 84 Bestätigungen der ihnen von Heinrich V. verliehenen Privilegien, wobei jedoch in beiden Fällen die Freiheit des Bürgers von so spezifisch herrschaftlichen Abgaben wie dem Hauptrecht besonders hervorgehoben wurde. In Speyer wurde zudem verfügt, dass über die Münze nur Communi Consilio Civium entschieden werden durfte. Die Wormser Münzer hatten ja schon 1165 ein eigenes Diplom erhalten, das sie als ziemlich eigenständige Körperschaft in der Bischofsstadt ausweist. In Worms entstand dann auch zwischen 1184 und 1208 ein gefälschtes Diplom auf den Namen Barbarossas, das uns einen Einblick in die Vorstellung des Städters vom Idealzustand der städtischen Verwaltung tun lässt. Auffällig ist dabei der offensichtliche Versuch der Bürgerschaft, eine unmittelbare Beziehung zum Kaiser herzustellen und den Bischof aus der Stadtregierung nach Möglichkeit auszuklammern. Der Herrscher verleiht in dieser Fälschung der Stadt eine Pax Imperialis, deren Einhaltung durch ein auf kaiserlichen Befehl eingesetztes Gremium von 12 bischöflichen Ministerialen und 28 Bürgern zu überwachen ist. Aus den frühen 80er Jahren stammt dann auch die kaiserliche Bestätigung des Rechtes der bischöflichen Stadt Trient, unseres Tagungsortes also. Das betreffende Diplom ist für unser Thema von ganz eminenter Bedeutung, ist es doch ein Zeugnis für die Erfahrungen, die der Kaiser in und mit italienischen Städten gemacht hatte und die er im deutschen Reichsteil nach Möglichkeit vermeiden wollte. Hier an der äußersten Südgrenze des Regnum Teutonicum musste der Herrscher mit aller Deutlichkeit etwaigen bürgerlichen Selbstständigkeitsbestrebungen entgegentreten. Waren doch die Einflussmöglichkeiten aus den lombardischen Kommunen und deren Vorbildwirkung in diesem Bereich besonders groß. So stellte sich Friedrich bewusst hinter den bischöflichen Stadtherren, indem er festsetzte, ut tridentina civitas consulibus perpetuo careat, et sub episcopi sui gubernatione imperio fidelis et devota consistant, sicut et alie regni teutonici civitates ordinate dinoscuntur. Wenn wir nun versuchen wollen, aus all diesen Aktivitäten Friedrich Barbarossas hinsichtlich der Städte nördlich und südlich der Alpen Parallelen, aber auch Unterschiede herauszuarbeiten, so kehren wir wieder zum zentralen Thema unserer Ausführungen zurück. Kann man somit, naiv gefragt, die deutsche Städtepolitik des Staufers als Auswirkung seiner Konfrontation mit den italienischen Kommunen betrachten? Nun, so einfach lässt sich diese Frage nicht beantworten. Zunächst ist festzuhalten, dass das Phänomen Stadt zur Zeit des Beginnes der Regentschaft des Staufers seinen Wurzeln nach bereits durchaus historisch war. Freilich stand dabei das Städtewesen Reichsitaliens auf einer ungleich fortgeschritteneren Stufe als das Deutschlands. Nördlich der Alpen waren es zweifelsohne die Bischofsstädte und hier im Besonderen die am Rhein gelegenen, die ihrer Bedeutung nach am ehesten den Kommunen zu vergleichen waren. Dort lassen sich schon früh die autonomen bürgerlichen Kräfte, die nach möglichster Unabhängigkeit vom bischöflichen Stadtherrn strebten, fassen. Ihre Forderungen können sie aber nur nach und nach und in einem mit den italienischen Verhältnissen keinesfalls zu vergleichenden Ausmaß verwirklichen. Auch ist grundsätzlich zu betonen, dass sich Auswirkungen der italienischen Städtepolitik Barbarossas in Deutschland kaum so zeigten, dass es zu einer bewussten Verpflanzung dort kennengelernter Verhältnisse gekommen wäre. Dem Stauffer musste viel mehr Zeit seines Kampfes gegen die Kommunen daran gelegen sein, eine Vorbildwirkung der italienischen Stadtstaaten nach Möglichkeit zu verhindern. Nach und nach mit dem Lernprozess, den der Kaiser in eigener Person in den Jahren 1158 bis 1177, 83 durchmachte, konnte er aber auf der anderen Seite nicht umhin, die Vorteile zu erkennen, die jede einzelne der bedeutenden italienischen Städte für das Reich bieten konnte. Gerade diese südlich der Alpen gemachten Erfahrungen dürften sich in der deutschen Politik Friedrichs I. ausgewirkt haben. Schon seit den 60er Jahren lassen sich Anzeichen für eine bewusste Förderung städtischer Gemeinwesen durch den Kaiser feststellen. Maßnahmen, die dann in den 80er Jahren in verstärktem Maße realisiert wurden. Sie berechtigen im Letzten dazu, Friedrich eine eigene deutsche Städtepolitik zuzuschreiben. Dabei lassen sich die deutschen Verhältnisse mit denen in Italien zunächst noch in keiner Weise vergleichen, sowohl was die wirtschaftliche Bedeutung als auch was die hier vorhandenen bzw. nicht vorhandenen Rechte der Stadt und ihrer Bürger betrifft. Von besonderem Interesse sind daher vereinzelte Anklänge an die in Italien üblichen Gegebenheiten, wie etwa die Nennung von Rektoren als Inhaber des Stadtregiments in Osnabrück im Jahre 1171. Der Konsultitel, dessen Träger für die verfassungsgeschichtliche Entwicklung der italienischen Kommunen derart zentrale Bedeutung hat, dass Arrigo Solmi in seiner Storia del diritto italiano die Phase von 1081 bis 1180 sogar als Periodo Consolare in der italienischen Stadtgeschichte bezeichnet hat, lässt sich dagegen erst am Ende des 12. Jahrhunderts in Deutschland nachweisen. Die Stadthistorikerin Edith Ennen hat ausdrücklich betont, dass die italienischen Konsuln das glänzende Vorbild der deutschen Ratsherren waren. Der Stauferkaiser hatte an dieser Übertragung von Institutionen und den Auswirkungen der südlichen Stadtverfassung zwar sicher keinen unmittelbaren Anteil. Wohl hatte er aber mit seiner so intensiv auf die Einbeziehung von Reichsitalien ausgerichteten Regentschaft die wesentlichen Voraussetzungen für solche Fernwirkungen geschaffen. Darüber hinaus lässt sich bei den Maßnahmen des Herrschers im Machtbereich seiner Familie, dem südwestdeutschen und elsässischen Gebiet, der Beginn einer planmäßigen Förderung von Städten erkennen. Wenn sich dafür sicher auch nicht allein das italienische Vorbild als maßgeblich erweisen lässt. Man denke nur an die Zähringer, die territorialpolitischen Konkurrenten der Staufer, die sich schon zu Anfang des 12. Jahrhunderts mit ihrer Freiburger Stadtgründung als Wegbereiter des deutschen Städtewesens gezeigt hatten. So war es doch erst der Kontakt mit den italienischen Verhältnissen, der die Staufer die Bedeutung von Städten als Handelszentren und damit als reiche Finanzquellen richtig sehen ließ. Gerade dieses Faktum, die Finanzkraft der Städte, machte ihre Förderung und auch Neugründung so besonders interessant für das Reich. Sie wurden im 13. Jahrhundert ab der spätstaufischen Phase zu den eigentlichen Stützpunkten der sich damals herausbildenden Hausmacht des Herrschers. Das Verzeichnis der Precarie Civitatum et Villarum von 1241 ist der einzige Rest des Verwaltungsschrifttums aus dieser Epoche. Dennoch bezeugt die Liste, in die alle zum staufischen Königtum gehörigen Städte und Verwaltungsämter aufgenommen sind, die überragende Rolle, die nun im 13. Jahrhundert auch in Deutschland der Stadt als finanzielle Basis des Königtums zukam. Das Problem der Einkünfte des Reiches zur Zeit Friedrich Barbarossas ist mangels ausreichender Quellen in seiner Gesamtheit kaum zu klären. Auffällig ist jedenfalls die Tatsache, dass ich nur aus Reichsitalien eingehendere Nachrichten zu diesem Fragenkomplex erhalten habe. Für unser Thema lässt sich somit keine im letzten sichere Aussage treffen. Allerdings ist es mehr als wahrscheinlich, dass die italienischen Einkünfte von Friedrich nicht nur für Italien, sondern eben auch für deutsche Belange verwendet wurden. Nach dem ersten Sieg über Mailand konnte der Kaiser auf dem Reichstag von Roncaglia seinen Anspruch auf die zum größten Teil widerrechtlich von den Städten wahrgenommenen Regalien durchsetzen und dem Fiskus damit, nach dem Bericht Rahewins, ein Jahreseinkommen von etwa 30.000 Talenten sichern. Dazu traten später mitunter festgesetzte Regalienzinse, Ablösesummen der Kommunen für das Recht zur Ausübung der Herrschaftsrechte und verschiedentlich Bußen und Strafgelder sowie die Einkünfte aus den hauptsächlich im westlichen Oberitalien gelegenen Gütern des Königs, von denen eine Zusammenstellung in Verbindung mit dem so umstrittenen Tafelgüterverzeichnis überliefert ist. Nach neuesten Forschungen stammt diese Aufstellung aus der Zeit unmittelbar vor dem Aufbruch zum zweiten Italienzug Barbarossas, eine Datierung, die sich recht gut in die gerade ab 1158 verstärkt zu beobachtenden Bemühungen Friedrichs um eine umfassende Heranziehung der reichsitalienischen Rechte und Einkünfte einfügen würde. Wenn Robert von Torigny im Jahre 1164 die Einnahmen Barbarossas in Italien mit jährlich 50.000 Mark angibt, so erscheint diese Summe als durchaus zutreffend. Wenn nun solche Werte auch nur zu Zeiten günstiger politischer Konstellationen und wohl nur bei Anwesenheit des Herrschers erzielt werden konnten, so lagen sie sehr wahrscheinlich doch himmelhoch über den in Deutschland gemachten Einkünften. Aus dieser Relation darf daher durchaus darauf geschlossen werden, dass sich Barbarossa dieser Gelder eben auch in Deutschland bediente. Bisher haben wir uns fast durchgehend mit Auswirkungen der Italienpolitik Friedrichs I. beschäftigt, die mehr oder weniger stark mit der Person des Kaisers selbst zusammenhingen. Schon bei den Fragen der Städtepolitik haben wir aber davon gesprochen, in welchem Maße der Staufer mit seinen politischen Aktivitäten auch wesentliche Voraussetzungen für Ausstrahlungen südlicher Verhältnisse nach dem Norden geschaffen hat. Hier ist noch etwas stärker auf die Anfänge der deutsch-italienischen Wirtschaftsbeziehungen einzugehen, die sich ja eigentlich erst ab dem 12. Jahrhundert in besser erkennbarem Ausmaß zu entwickeln begannen. Ohne Zweifel war es auch die intensive Italienpolitik Barbarossas und die von ihm erstrebte und verwirklichte Sicherung der Verbindungswege über die Alpen, die ganz wesentlich zum Aufschwung dieser Kontakte zwischen Nord und Süd beitrugen. Italien war im 12. Jahrhundert, gestützt auf seine engen Handelsverbindungen mit dem Orient, zum europaweit führenden Land in Gewerbe, Handel und Geldgeschäft aufgestiegen. Trotz der Spärlichkeit der Nachrichten, die auch noch das 12. Jahrhundert über zu konstatieren ist, beginnen sich die Belege für den Handel nach Deutschland doch zu mehren. Im Bereich der Ostalpenpässe ist in Treviso schon im Jahre 1001 ein eigener Zoll für die Deutschen erwähnt. Aber erst ab der Mitte des 12. Jahrhunderts setzt dann eine größere und auch regional gestreute Zahl von Nachrichten ein, die ein Spiegelbild des aufblühenden Warenaustausches ist. Das Bistum Gurk erhält um diese Zeit einen Freihof in Aquileia, von allem Anfang an wohl eine Durchgangsstation für den Handel nach Venedig. 1173 werden Deutsche in einem Zolltarif von Verona genannt. Über diese Stadt wurden aus Deutschland Schwerter, Tuche, deutsche Mäntel aus Graubünden, Garn und Schafwolle nach Italien gebracht. 1179 hören wir von einer Via Alamannorum in der Vorstadt von Novara. Am Anfang des 13. Jahrhunderts wird ein Guarnerius Alamannus als Einwohner von Ivrea, dem Ausgangspunkt für den Verkehr über den großen St. Bernhard, erwähnt. Mit der Beendigung des langjährigen Schismas im Frieden von Venedig war nicht nur der Waffenstillstand mit dem Lombardenbund und Sizilien verbunden, damals kam es auch zu einer Erneuerung des Vertrages mit den Venezianern. Die weitgehenden Handelsprivilegien, die Friedrich damals der wohl bedeutendsten Handelsstadt des Abendlandes für das gesamte Reichsgebiet verlieh, führten zu einer ungemeinen Belebung der wirtschaftlichen Kontakte der Lagunenstadt mit dem Norden. Barbarossa bediente sich darüber hinaus sogar in eigener Person dieser von ihm so maßgeblich geförderten Verbindungen. Als er im November 1189 auf dem Kreuzzug in Philippopel Aufenthalt nahm, schrieb er seinem Sohn König Heinrich, er möge ihm das noch ausständige Geld über die Domus Bernhardi Veneziani Hospitis Nostri nach Tyrus überweisen lassen. Dieser vermutlich aus München stammende Bernhard war der erste bedeutende Kaufmann aus dem deutschen Reichsgebiet, der sich in der Lagunenstadt niederließ. Zu Anfang des 13. Jahrhunderts bezeugt uns dann der Zolltarif von Koblenz 1209 auch die Anwesenheit italienischer Kaufleute in Deutschland. Das große Interesse, das man dem Italienhandel von deutscher Seite entgegenbrachte, zeigte sich jedenfalls an den hier im Überblick genannten Zeugnissen recht deutlich. Dies alles verstärkte sich dann im 13. Jahrhundert noch weiter. Neben dem Handel mit Venedig, an dem sich noch vor der Gründung des Fondaco dei Tedeschi ganz besonders die Wiener Kaufleute beteiligten, traten nun auch die Kontakte zu den westitalienischen Seestädten in den Vordergrund. Sicher wissen wir ab 1201 von der Anwesenheit deutscher Kaufleute in Genua. Bei den Verträgen dieser Stadt und Marseille in den Jahren 1211 und 1229 wurden als wichtige Bestimmung aufgenommen, dass nicht nur die Franzosen, Engländer, Burgunder und Lombarden, sondern auch die Deutschen vom Handel mit den überseeischen Gebieten ausgeschlossen bleiben sollten. Gestatten Sie mir zuletzt noch einmal die Ihnen kurz vorgetragenen Überlegungen zusammenzufassen. Wir sind von einer Umschreibung des Begriffes der Italienpolitik ausgegangen. Schon von der Itinerarstatistik her gesehen, musste die zentrale Bedeutung, die die Behandlung italienischer Probleme zur Zeit Friedrichs I. hatte, offenkundig werden. Um den uns zur Verfügung stehenden zeitlichen Rahmen nicht zu sprengen, haben wir das Phänomen der Reichsheerfahrt, die Frage der Reichseinkünfte und der aufblühenden deutsch-italienischen Handelsbeziehungen sowie vor allem die Städtepolitik des Kaisers nördlich und südlich der Alpen in den Mittelpunkt unserer Ausführungen gestellt. Dabei scheint mir im Besonderen die Untersuchung des Verhältnisses zum Städtewesen für unser Thema fruchtbar zu sein. Einem Überblick über die italienische Städtepolitik Friedrichs I. stellten wir einen gerafften zur deutschen gegenüber. Dabei wurde trotz aller zum Teil gewaltigen Unterschiede zunächst die Berechtigung herausgearbeitet, von solch einer deutschen Städtepolitik Friedrich Barbarossas überhaupt zu sprechen. Im Gegensatz zu den zuvor behandelten Themenkreisen wurde deutlich, dass die Auswirkungen hier nicht so unmittelbar zu erkennen waren. Dennoch konnte festgestellt werden, dass nicht nur die Übertragung städtischer Titel Italiens wie Rektor oder Konsul gerade in die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts fällt, sondern überhaupt eine auffällige zeitliche Koinzidenz der Städtepolitik Barbarossas mit dem Aufschwung des Städtewesens in Deutschland besteht. Hand in Hand mit dem Aufblühen des städtischen Wesens nördlich der Alpen ging auch eine Intensivierung des Warenaustausches mit dem Süden. Zweifellos wird man die Regierung Friedrich Barbarossas mit ihren 6 zum Großteil mehrjährigen Italienfahrten als ganz besonders wichtige Phase für die Verstärkung und Belebung dieser Kontakte anzusehen haben. Zuletzt noch ein kurzes Wort zu den oftmals diskutierten Vor- und Nachteilen der Italienpolitik des Hochmittelalters. Forschern, die sich einer objektiven und nüchternen Darstellungsweise befleißigten, wurde dies mitunter zum Vorwurf gemacht. Tatsächlich kann man, wenn man so will, eine Reihe von Argumenten für beide Standpunkte beibringen. Würde man an den Gedankengängen, die dieser Kontroverse zugrunde liegen, festhalten wollen, so könnte man freilich ebenso gut einen ausgleichenden, vermittelnden Standpunkt einnehmen. So könnte man etwa den hohen Kosten für die Reichsheerfahrten, die der Kaiser und im Besonderen die deutschen Fürsten zu tragen hatten, die hohen, in Deutschland völlig undenkbaren Einkünfte in Italien gegenüberstellen. Den Verlusten an so vielen hochgestellten Persönlichkeiten im Gefolge der Malaria-Katastrophe des Sommers 1167 könnte man entgegenhalten, dass es gerade das Aussterben mehrerer Adelsfamilien war, das dem Kaiser nach den Jahren 1167-68 in Deutschland eine gewaltige Erweiterung seiner Machtposition ermöglichte. Der langjährige Kampf gegen die lombardischen Kommunen fände nicht nur in den italienischen Einkünften, sondern auch in der Öffnung des staufischen Bewusstseins für die Möglichkeiten des Phänomens statt einen Ausgleich. Italien war eben ohne Zweifel der Teil des Reiches, der aufgrund seiner wirtschaftlichen Fortgeschrittenheit, aber auch dank des verfassungsmäßigen Aufbaus die ungleich günstigeren Voraussetzungen für die Schaffung eines für das gesamte Imperium äußerst ertragreichen Gemeinwesens bot. Die Nachteile, die sich aus den Belastungen der Italienpolitik und der damit verbundenen jahrelangen Abwesenheit des Herrschers ergeben mochten, wären damit ohne weiteres aufgewogen. All diese Überlegungen und Gegenüberstellungen von Vor- und Nachteilen haben aber nach unserem Empfinden einen ausgesprochen anachronistischen, wenn man so will, im schlechten Sinne historischen Charakter. Der Zeit selbst, dem Kaiser und den maßgeblichen geistigen und politischen Kräften waren solche Überlegungen fremd. Nirgendwo erhebt sich eine Stimme, die gegen die lange Abwesenheit des Kaisers aus Deutschland ernsthaft und grundsätzlich Kritik erhebt. Ja, im Gegenteil. Otto von Freising macht genauso wie Barbarossa selbst und natürlich auch unter dem Einfluss von Barbarossa das lange Fernbleiben der Kaiser aus Italien für die zerrütteten Verhältnisse und den Verlust der Rechte des Reiches südlich der Alpen verantwortlich. Ganz selbstverständlich wurde der Weg nach dem Süden angetreten und durch Jahrzehnte hindurch dienten Aufenthalte in Deutschland nur der Niederschlagung irgendwelcher zwischen rivalisierenden Kräften ausgebrochener Kämpfe, um dann so rasch als möglich die nächste Fahrt nach Italien antreten zu können. Was der Kaiser aber durch seine Italienpolitik für Deutschland bewirkte, war die Grundlage für ein Aufblühen der vielfältigsten Kontakte zwischen Nord und Süd. Der Aufschwung des deutschen Städtewesens, der dann in die Blüte der Reichsstädte des Spätmittelalters mündete und die Verdichtung der Handelsverbindungen über die Alpen wurzelten in der Zeit Friedrich Barbarossas und in den auf die italienischen Verhältnisse gerichteten Maßnahmen dieses Kaisers. Ein Großteil der Faszination, die sich bis heute mit dem Namen Friedrichs verbindet, rührt eben von der Reichweite seiner politischen Aktivitäten her, deren Ausdruck die bei allen grundsätzlichen Unterschieden so starke Verklammerung zwischen den beiden Regnern nördlich und südlich der Alpen war. Danke. Bitte schön. Ich möchte zurückkommen auf den Aufsatz Ihres Vortrags, der sich ja mit der Städtepolitik beschäftigt. Und möchte also aus der Sicht des Stadthistorikers eine Bemerkung dazu machen. Ich finde, so verdienstvoll es ist und so interessant es ist, zu vergleichen und im Vergleich zu versuchen zwischen der Städtepolitik Barbarossas in Italien und der Städtepolitik im Deutschen Reichsfall. Der Städtepolitik im Deutschen Reichsgebiet, dass man dabei aber beachten muss, dass doch von der Herrschaftsstruktur, den Herrschaftsstrukturen, die gegeben sind in Norditalien und im Deutschen Reichsgebiet, doch auch Unterschiede zu beachten sind, dass eben die deutschen Städte ja nicht so autonom sind, so unabhängig sind wie die Städte der Lombardei, dass die meisten dieser Städte, für die ja Barbarossa beurkundet hat, noch in einem unentschiedenen Stadium sich befinden, viele auf dem Weg zur Reichsstadt später, aber in dieser Zeit noch ungewiss in ihrer Entwicklung. Die Bischöfe in der Regel, in den Bischofsstädten, sind noch in einer sehr starken Position. Auch andere Adlige der Umgebung sind zum Teil noch mit großen Einflussmöglichkeiten in diesen Städten noch anzunehmen. Man muss also sehen, dass die Zukunftsmöglichkeiten des Königs und des Kaisers auf die Städte der Lombardei doch andere gewesen sind als die auf die Städte im Deutschen Reichsgebiet. Das hängt eben damit zusammen, dass die Stadt in Italien und die Stadt im Deutschen Reich seit langem schon wissen und das letzte Jahr noch einmal darüber gestritten haben, ganz verschieden sind und in vielen Dingen nicht vergleichbar sind. Ich möchte noch etwas anderes hinzufügen. Ich finde auch, man muss unterscheiden zwischen der Städtepolitik Barbarossas als König im Deutschen Reichsgebiet und der Städtepolitik Barbarossas als Staufer in den Gebieten, in denen also er selber nicht Königsherrschaft, sondern staufische Herrschaft konzentrieren will und konzentriert hat, dass also in diesen staufischen Kernbereichen, staufischen Machtgebieten wie im Elsass, wie in Franken, in Nürnberg und anderen Gebieten vom Oberrhein, da er auch mehrere Interessen hat als in Reichsteilen, die viel stärker er dem Einfluss von Fürsten ausgeben hat, wie eigentlich im Höhen, im belgischen Teil oder im zernischen oder im badenbergischen Bereich. Gerade auch diese Privilegien für Speyer und Worms, die Betätigung der Erweiterung der Privilegien eines des Fünften der Speyer und Worms, sind dafür ein gutes Beispiel, denn beide Städte liegen ja im alten Saarischen Hausgut, das ja an die Staufer praktisch per Erbfolge übergegangen ist. Und in beiden Städten hat ja Barbarossa auch selber noch eine sehr starke Position als quasi Mitstadtherr neben dem Bischof, in Speyer ja auch noch als Vogt der Kirche ausgeübt. Ich meine, diese grundsätzlichen Unterschiede sollte man noch bedenken, wenn man versucht, den Vergleich zur Städtepolitik in Italien, Städtepolitik im Reichsgebiet, Nordalpinen Reichsgebiet zu sehen. Traduco rapidissimamente, la domanda verte sul problema essenziale in fondo del discorso del dottor Holt, cioè sulla realtà della città in Italia e la realtà della città in Germania come manifestazioni di due differenti realtà economico-sociali che naturalmente hanno poi la loro ripercussione nelle condizioni e nelle strutture giuridiche e concrete delle due differenti dei due differenti modi di essere città. Come mostra, e per la Germania sono stati ripresi i due esempi che già c'erano stati dati di Spira e di Worms. In altre parole, il problema è quello di chiarire ulteriormente il rapporto di differenza e nello stesso tempo le conseguenze che da questo rapporto derivano per quanto tocca città italiane in Italia e come realtà d'Italia e città tedesche per quanto riguarda la Germania e la realtà germanica. Ma vi è stata poi una specifica indicazione circa e relativamente al fatto che vi potrebbe essere una differenza tra la politica di Federico Barbarossa in quanto re di Germania e in quanto invece specificamente in quanto specificamente uno Staufer con un suo territorio direttamente dipendente. Ja, also Herr Völkmann, ich danke Ihnen zunächst sehr für diese Präzisierung im deutschen Städtewesen in dieser Zeit, möchte aber schon auch darauf hinweisen, dass ich es in dem umfangreicheren Fassung meines Vortrags etwas genauer gebracht habe und auch bringen werde. Und es scheint mir vor allem interessant zu sein, und das wollte ich eigentlich im Vortrag stärker herausstellen, dass die Staufer durch diese Konfrontation mit den lombardischen Kommunen eine, ja, wenn Sie so wollen, eine Sensibilisierung für das Phänomen Stadt, ganz allgemein gesprochen jetzt, erfahren. Und durch dieses stärkere Bewusstsein eigentlich erst sich auch dessen bewusst werden, was sie im deutschen Reichsteil